Упражнение 4, страница 35. А. Sehne, Söhne. Schwer, schwören. Lesen, lösen. Kennen, können. Wärter, Wörter. Kerbe, Körbe. B. Öfen, töten. Lösen, schön. Öffnen, Wörter, Löffel, Schlösser. Öfen, öffnen. Töten, Wörter. Lösen, Löffel. Schön, Schlösser.